Und eines von den Weibern der Prophetenjünger schrie Elisa also an, mein Mann, dein Knecht, ist gestorben, und du weißt, dass dein Knecht allezeit Jahwe fürchtete, nun kommt der Gläubiger und will sich meine beiden Knaben zu Sklaven nehmen. Elisa aber sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie antwortete, deine Magd hat gar nichts im Hause als ein Salbgefäß mit etwas Öl. Da sprach er, geh und borge dir draußen von der ganzen Nachbarschaft leere Gefäße, aber nicht zu wenige, dann geh hinein, verschließe die Türe hinter dir und deinen Söhnen und gieße in alle diese Gefäße ein, und wenn eines voll ist, so setze es beiseite. Da ging sie von ihm hinweg und setzte also. Sie verschloss die Türe hinter sich und ihren Söhnen, diese langten ihr zu und sie goss beständig ein. Als nun die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohne, lange mir noch ein Gefäß her. Er erwiderte ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da floss das Öl nicht weiter. Als sie nun kam und es dem Gottesmanne berichtete, da sprach er, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld, von dem Übrigen aber magst du und deine Söhne leben. Eines Tags nun ging Elisa hinüber nach Sunem. Da selbst wohnte eine reiche Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu speisen. So oft er nun vorüberkam, kehrte er dort ein, um zu speisen. Da sprach sie einst zu ihrem Manne, sieh, ich merke, dass es ein heiliger Gottesmann ist, der da immer bei uns vorüberkommt. Lass uns doch ein kleines ummauertes Obergemach herstellen und ihm Bette, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinsetzen, damit er, wenn er zu uns kommt, da selbst einkehre. Eines Tags nun kam er auch hin, kehrte in dem Obergemach ein und legte sich dort zum Schlafen nieder. Darauf befahl er seinem Diener Gehasi, rufe die Sunamitin da. Da rief er sie und sie trat vor ihn. Da befahl er ihm, sprich doch zu ihr, sieh, du hast unsertwegen alle diese Unruhe gemacht, was kann man für dich tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder beim Feldhauptmanne? Sie antwortete, ich wohne sicher inmitten meiner Geschlechtsgenossen. Als er nun fragte, was lässt sich denn für sie tun? Antwortete Gehasi, ja doch, sie hat keinen Sohn, und ihr Mann ist alt. Da befahl er, rufe sie. Als er sie nun gerufen hatte, und sie in die Türe trat, da sprach er, übers Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn herzen. Sie aber sprach, ach nein, Herr, du Mann Gottes, belüge doch deine Magd nicht. Und die Frau ward schwanger und gebar um dieselbe Zeit im folgenden Jahr einen Sohn, wie Elisa ihr verheißen hatte. Als nun der Knabe heranwuchs, ging er eines Tags zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern. Da klagte er seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Er aber befahl dem Diener, trage ihn zu seiner Mutter. Da nahm er ihn auf und brachte ihn hinein zu seiner Mutter, und er saß bis zum Mittag auf ihrem Schoße, dann starb er. Da ging sie hinauf, legte ihn auf das Bette des Gottesmannes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Sodann rief sie ihren Mann und sprach, schicke mir doch einen von den Dienern mit einer Eselin, ich will schnell zu dem Manne Gottes und wieder zurück. Er aber sprach, warum willst du zu ihm? Ist doch heute weder Neumond noch Sabbat. Sie antwortete, es hat nichts auf sich. Als sie nun die Eselin gesattelt hatte, befahl sie ihrem Diener, treibe nur immer an. Halte mich nicht auf im Reiten, bis ich es dir sage. Also zog sie hin und gelangte zu dem Manne Gottes auf den Berg Karmel. Laufe ihr sogleich entgegen und frage sie, geht es dir wohl? Geht es deinem Manne wohl? Geht es dem Knaben wohl? Sie antwortete, ja. Als sie aber zu dem Manne Gottes auf den Berg kam, umfasste sie seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn sie ist schwer bekümmert, und Jahwe hat mir's verborgen und nicht kundgetan. Da sprach sie, habe ich etwa meinen Herrn um einen Sohn gebeten? Sagte ich nicht, du sollest mich nicht täuschen? Da befahl er Gehasi, gürte deine Lenden, nimm meinen Stab in die Hand und gehe hin, wenn du jemandem begegnest, so grüße ihn nicht, und wenn dich jemand grüßt, so danke ihm nicht. Und lege meinen Stab auf das Antlitz des Knaben. Die Mutter des Knaben aber sprach, so wahr Jahwe lebt, und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. Da machte er sich auf und folgte ihr. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Antlitz des Knaben gelegt, doch da war kein Laut noch Beachtung zu verspüren. Da kehrte er um, ging ihm entgegen und meldete ihm, der Knabe ist nicht aufgewacht. Als nun Elisa ins Haus kam, fand er den Knaben tot auf seinem Bette liegend. Da ging er hinein, verschloss die Tür hinter ihnen beiden und betete zu Jahwe. Sodann stieg er auf das Bette hinauf und legte sich über den Knaben, und zwar setzte er den Mund auf seinen Mund, die Augen auf seine Augen und die Hände auf seine Hände und beugte sich über ihn, da erwarmte der Leib des Knaben. Dann kam er wieder, ging im Hause einmal auf und ab, stieg hinauf und beugte sich abermals über ihn. Da nieste der Knabe siebenmal, danach schlug der Knabe seine Augen auf. Da rief er Gehasi und befahl, rufe die Sunamitin da. Und als sie auf sein Rufen zu ihm eingetreten war, sprach er, nimm deinen Sohn hin. Da trat sie herzu, fiel ihm zu Füßen und verneigte sich bis auf den Boden, alsdann nahm sie ihren Sohn und ging hinaus. Elisa aber kam wieder nach Gilgal, während die Hungersnot im Lande herrschte. Als nun die Prophetenjünger vor ihm saßen, befahl er seinem Diener, setze den größten Topf zu und koche ein Gericht für die Prophetenjünger. Da ging einer aufs Feld hinaus, um Kräuter zu pflücken, und als er auf dem Flett ein Rankengewächs fand, pflückte er davon wilde Gurken, sein ganzes Gewand voll, kam heim und schnitt sie in den Esstopf, denn sie kannten sie nicht. Darauf schüttete man für die Männer aus, damit sie essen. Sobald sie aber von dem Gerichte kosteten, schrien sie auf und riefen, der Tod ist im Topfe, du Mann Gottes. Und vermochten es nicht zu essen. Er aber sprach, bringt nur Mehl her. Und nachdem er es in den Topf geworfen hatte, befahl er, schütte es den Leuten hin, dass sie essen. Da war nichts Schädliches mehr in dem Topfe. Es erschien aber ein Mann von Baal-Salisa und brachte dem Manne Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrote und zerstoßene Körner in seinem Quersack. Da befahl er, gib den Leuten, dass sie essen. Sein Diener erwiderte, wie kann ich das 100 Männern vorlegen? Er aber sprach, gib den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht Jahwe, essen werden sie und noch übrig lassen. Da legte er ihnen vor, und sie aßen und ließen noch übrig, wie Jahwe verheißen hatte.